Unser Ding. Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute eine Stunde lang die Waliserin Aluna mit sehr geilem Sound. Wir starten rein mit Jimmy Jules und Too Far. Der testet in diesem Track mal wieder so ein bisschen die Grenzen der elektronischen Musik aus. Der kombiniert so ein bisschen Experimentierfreudigkeit mit der typischen musikalischen Freiheit, die man so von ihm kennt. Das ist so ein alienartiger Ohrwurm geworden. Macht auf jeden Fall Lust aufs Tanzen. Und danach Dirty Daring und Vars Find Youth. Die wollen wir doch alle finden, die Jugend. Vielleicht ja mit diesem Track. Catchy Knives und Acid Sprinkles klingt auf jeden Fall mal Spaß. Vocals sind von dem aufstrebenden Künstler Vars für euch im Clubding. Thoughts and I have you by my side. This wouldn't be the same like you and I. You take your time and I'll take mine. And looking back, this will be fine. You show me the person I don't wanna be. And standing there in front of me, and I will wait for the rain to end. And I will wait with you, my friend. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Sound, den er da gerade hört, der kommt von Vanita und heißt Promises. Haben wir in den vergangenen Wochen schon den ein oder anderen Track aus ihrer EP gehört und ich muss sagen, I cannot get enough. Das ist wirklich klasse. Jeder Track ist auf seine Weise besonders. Lohnt sich auf jeden Fall, die Künstlerin Vanita weiter zu verfolgen. Jetzt haben wir Depart, Childish. Childish und kindisch, wie passend. Das Duo aus Istanbul hat am Freitag sein Kindisch-Debüt gegeben und ist mit der gleichnamigen EP am Start. Das sind so ein bisschen melancholische Vocals, warme Deathchords und ja, die zwei Dinger sind einfach ein Match, das funktioniert zum guten Wegdriften. Dann haben wir Carol mit Organic für euch, auch am Freitag erschienen. Der Brasilianer hat bereits mit seinem Track The Way 1 Million Streams gesammelt und wurde unter anderem mit dem WME Award als bester brasilianischer DJ ausgezeichnet. Danach gibt's für euch Steel und Benze im Clubding.

Ihr hört Steel und Benze, Skull White, All in My Head. Schöner beschreibender Sound. Trifft auf den typischen Sound des Features Skull White. Gibt in der Kombination einen sehr schönen, aber auch ein bisschen angsteinflößenden Track, finde ich so ein bisschen. Jetzt für euch Keine Musik and Me Rumpart Adam Port Paris mit Starving Yet Full im Chloe Calliet Remix. Beides sehr gelungene Remixer aus der ersten Reihe der Send Return Remixe von Keine Musik. Erschienen sind die Dinge am 18. März. Dann habe ich Nikone mit 111, Slow Spacey Vibes. Und nochmal Keine Musik, Confusion mit Ailey Love gleich für euch. Come on, come on, we'll be right back. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Fusion mit Ailey Love, der Lalu Mix. Jetzt haben wir für euch noch Monroe, Push the Feather. Ist eine lange, lange, lange und erfolgreiche Nummer. Dafür sprechen ja auch seine zahlreichen Kollabos, unter anderem Viva Music, Cutting Heads, The Martinez Brothers und so weiter und so fort. Mittlerweile ist er sogar in der Fashion Industry unterwegs. Push the Feather, das ist so ein 90er Groovy Track über 6 fabelhafte Minuten. Können wir zwar nicht alle 6 fabelhafte Minuten spielen, weil wir schon ein bisschen spät dran sind für die Mixstunde, aber wir geben euch auf jeden Fall einen Eindruck. Melon Blush direkt da hinten dran, International Desire. Ist ein brasilianischer Künstler, der aber in Berlin lebt. Gleichnamige 3-Track-EP beginnt mit dem Titelsong, der gewissermaßen so ein bisschen unbewusste Emotionen und Wünsche manifestieren soll. Mal sehen, ob er das bei euch tut. We'll be right back. Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Sounds of the Underground im Clubding am Sonntagabend. Ihr seid am Start und das ist gut so, dann verpasst ihr nicht Aluna Francis. Aluna war eigentlich die Hälfte der britischen R&B-Band Aluna George, ist gebürtige Waliserin und inzwischen hat sie ihr eigenes Solo-Projekt am Start. Legt als DJ erfolgreich rund um den Globus auf. Ihre neueste Single heißt Forget About Me. Aus einer echten Superlative an Kollaborationen entstanden. Zum Beispiel mit DJ und Produzent Wesley Pence, aka Diplo und Durante. Es lohnt sich auf jeden Fall auch einen Blick ins Musikvideo von Forget About Me zu werfen. Guckt's euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Jetzt für euch eine Stunde Aluna in the Mix. Hey, it's Aluna. This is my new song, Forget About Me, with Diplo and Durante. I can't believe. is what I'm used to. Call me a criminal, but your heart is in denial. Sending me subliminal, I'm intentional. I'm an animal, get you here. So I did go, they got it go, and they want to know. If they beat it, the mango, the cottage, the sanjo, the mango, the panto, the dakele. We ain't gonna have no more bad times. Let's just have all the good times. Raise it up, raise it up. Raise it up, raise it up. Raise it up, raise it up. Look. Let's get open, just don't post it. We club demons, hocus pocus. Keep the secret, don't tell social. We club demons, hocus pocus. Let's put our phone on silent. Maybe let's party in private. Let's put our phone on silent. I know you want it. I got million dollar deals in my I got Baby girl, link up tonight, cause I want to feel ya. You are the one I need. I do something for me. Caraca.

was a machine, girl of your dreams, Sinclair regime, turn to the max, can't forget vaccine. But fuck me as a goddess, I'm tired of being modest, 100 degrees the hottest, if we being honest, ever need anybody, next, people win, they say we being demonic, angel in disguise, I hate to have to disguise it, why you gotta despise it, rich in the mind, is why I'm making deposits, carry all the power, it's time to realize it. Don't know who take my power. This that burn, this ain't no perm. This that nappy, this that herb, this that kinfolk, this that skinfolk, this that war, this that bloodline on the front line, ready for war. Where you at? Take my power.

fattura non ho parlo di bando. Mess, I'll drag you out your dress. Got clinics on your neck.